Nun zähle ich mich langsam von 10 auf 1 und lasse mich bei jeder Zahl gelöst in einen tieferen Bewusstseinszustand sinken. 10, 9, 8, immer tiefer in mein Inneres. 7, 6, 5, noch viel tiefer in mich hinein. 4, 3, 2, ich stelle mir nun einen perlmuttartigen Grünschimmer vor. Dieser wird immer deutlicher und deutlicher und steht nun klar vor mir. 1. Jetzt sehe ich ganz deutlich, wie sich aus diesem perlmuttartigen Grünschimmer ein irisierendes Neptunzeichen andeutet und mache mich bereit, mich meiner Neptunseite zu öffnen. 2. Ich öffne mich der universellen Liebe. Im körperlichen Bereich gehören Zirbeldrüse, Sonnengeflecht und die Aura dazu. Von meiner Neptunseite kommen kollektive Liebesfähigkeit, mystische Zustände, Auflösung materieller Gegebenheiten, subtile Empfänglichkeit. Ich richte mein Bewusstsein auf Barmherzigkeit, Glaube, Intuition, auf mystische Allliebe. Mit diesem grünlich irisierenden Neptunsymbol verbinde ich viele Stufen, Hoffnungen, Sensitivität, Hingabefähigkeit, Selbstaufopferung, Ekstase, subtile Ebenen, Visionen, Medialität. Tiefer, tiefer, tiefer. Viele Bewusstseinsebenen weiter. Feinste Schwingungen, verschwommener, präzise Linien vermeidender Ausdruck, schwebende, schwingende, fantastische Bezauberung. Wolkige Weite, atmosphärisches Durchdrängtsein, schillernde, sich ständig verändernde, schwerelose Formen. Elfenhafte Nebelinseln, veränderliche, opalisierende, perlmuttartige Grüntönung mit dunstiger Bewegung. Ein mystisch zerfließendes Empfinden subtiler, trancehafter Entrückung. Was ist Traum? Was ist Realität? Ist Realität Traum und Traum Realität? Bilder werden zu Gefühlen, Sicherheit wird zu Schein. Auflösung der Ego-Struktur. Täuschungen. Verwirklichung von Eingebungen. Stimmungsgestaltungen von unbeständigen Reizen. Aus diesem grünlich irisierenden Licht heraus deutet sich rätselhaft ein Bild an. Zunächst verschwommen, nun immer deutlicher. Ein Nebelmeer, verwischte Regenbogentönungen. Vielfarbig irisierender, bewegter Dunst. Durch diesen Dunst schimmert in sanftem Grünton das Wasser des Lebens, das Urmeer. Ständige Veränderungen der Dunstformen wechseln in traumhafte, durchscheinende Silhouetten. Flüchtige, elfenhafte Wesensformen zerlaufend, sich auflösend. Andeutungen, silberne Wasserfälle, fabelhafte Gebilde. Seelisches Verbundensein mit allen Wesen. Verlust des kleinen Ichs. Identifikation mit kollektiven Idealen. Verinnerlichung. Subtile, heilende Kräfte. Ein hauchfeiner, ekstatischer Duft zieht flüchtig durch die Atmosphäre. Grenzen zerfließen. Außersinnliche Wahrnehmung. Sehnsüchte nach unirdischen Idealen. Mystische Eingebungen. Hingabe der kosmischen Mutter an ihre Kinder. Schöpferische Vielfalt aller Möglichkeiten und aufopfernde Entrückung. Kosmische Liebesfähigkeit hindurch durch die warmfeuchte Fruchtbarkeitsbereitschaft des ungeborenen Ziels. in meiner Aura schwingend, bin ich mir meines eingebettet Seins in einer alle Zustände durchfließenden Liebe bewusst. Neptun repräsentiert eine emotionale Abstimmung auf höherer Ebene, ein Sehnen nach und hinzugezogen sein zu höheren Ebenen des Seins. Ich öffne mein Empfinden, mein Empfinden. Langsam zerfließt das Bild in eine unbeständige, irisierende Grüntönung. Allumfassende Liebe, Sehnsucht nach Befreiung aus enger Ich-Befangenheit. Empfindungen von ewigem, zeitlosem, unbegrenztem, Durchlässigkeit, geöffnet für alle Schwingungen, die mich umgeben, aus allein sein wird all eins sein. Und der Geist schwebte über dem Wasser. Chaos. Verbindung mit allen Möglichkeiten. Bildekräfte. Ätherischer Kunstausdruck. Tagträumen, Hellsichtigkeit, Sylphen, Undinen, tanzende Derwische, Hymnen, Loslösung, Belladonna, Seher und Propheten, sinnlich und übersinnlich, hell fühlen, Ahnungen, Wahrträume, Gewissheiten, aber auch Fantasien, Selbsttäuschungen, realitätsfremde Wunschträume, Süchtigkeit und Verführbarkeit. Schauspiel, Bildprojektionen, Faszination, Bezauberung, Illusion, auch Überschwemmung und Überfremdung meines Wesens. Gemeinsamkeit im Unausgesprochenen. Atmosphärischen. Blumenkinder. Spirituelle Anziehung. Sekten. Täuschendes und absonderliche Schönheit. Große, träumerisch geöffnete Augen. Irisierend. Pastellfarbene Märchen. In mehr als nur in einer Welt lebend, sensitiv empfangend, universelle Liebe. Im körperlichen Bereich gehören Zirbeldrüse, Sonnengeflecht und die Aura dazu. Ich finde mich wieder in der Liebe zum Du. Erweiterung in verstandüberschreitender Empfindung der Allverbundenheit. Nun zähle ich mich langsam wieder zurück in mein Tagesbewusstsein. Eins, helles Licht. Zwei, violett. Drei, blau. Vier, grün. Fünf, gelb. Sechs, orange, 7, rot, 8, ich kehre mit meinem Bewusstsein wieder zurück in die körperliche Ebene, 9, seelisch und körperlich, psychosomatisch. 10. Gesund. Deutlich erfahre ich mich als Körper nach dem archetypischen Vorbild, hineingewachsen in meine jetzige Form. 11. Leib und Sonnengeflecht sind angenehm warm. Das Herz schlägt regelmäßig und gesund, ganz gesund. Nun richte ich meine Wahrnehmung auf die Stirne und spüre dort Klarheit und Weite. Geglättete Haut, Ruhe und Klarheit im Gesicht, über den ganzen Kopf hinweg, über Genick und Schultern, über den ganzen Körper bis in die Zehenspitzen. Durchlässigkeit, idealistischer Intensität. Ich lasse nun meinen Atem tiefer und stärker werden. Balle meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an und strecke sie mehrmals kräftig pumpend senkrecht nach oben. Auf, ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne die Augen. Hellwach, in Liebe, mit allem Leben verbunden.